Mein Leben ist nicht einfach, doch ich geh durch schwarze Nächte bis zur Spree. Abgefuckt, weil ich allein bin, doch ich leb meinen Traum, egal ob du fehlst. Denkst du, du fickst mich in 030, wo ich jede Ecke kenn bis zum Stadtrand? Du hast Geld, doch bist arm dran, weil dein Best Friend ist Satan. Werde nie mehr wieder mit euch Partner, nein. Ja, yeah, du hast mir einen Traum verkauft, aber du baust kein Haus mit meinem Stein, Baby, weil Laus heißt Laus. Ja, yeah. Lasse mich fallen, so wie die Fensterscheiben. Spüre den Farbwind, dann wieder Studio. Ailo muss sackern, war das genügend, nicht nur Talent. Tu mir nicht leid, Ailo bleib, du weißt, der Hype ist Hype. Aber bitte nicht um jeden Preis, weil Leib ist Hype. Mein Leben ist nicht einfach, doch ich geh durch schwarze Nächte bis zur Spree. Abgefuckt, weil ich allein bin, doch ich leb meinen Traum, egal ob du fehlst. Mein Leben ist nicht einfach, doch ich geh durch schwarze Nächte bis zur Spree. Abgefuckt, weil ich allein bin, doch ich leb meinen Traum, egal ob du fehlst. Im Regen erkennt mich niemand, deshalb geh ich zu Fuß entlang der Spree und ich denk an dich, an deine ganze Fake-Art, dummer Hurensohn. Dieser Party ein kleines Geschenk an dich. Hier spricht deine Bank, hier spricht dein Casino. Ich würde dich gern nachts anrufen wie ein Psycho. Dir meine Sicht vorspielen in einem Kino. Dir wie Bushido jemand vor die Tür holen. Eure Fressen so übereklig. Hass mich selbst dafür, dass ich vertraute. Deine letzten Worte waren so überheblich. Unterdrücke mein Hass und ich laufe. Du weißt ganz genau, wie sehr ich Freiheit liebe. Warum steht mein Käfig jetzt aus deiner Lüge? Weil die Industrie ist eine verlogene Schlampe. Doch ich werd sie ficken, auch ohne einen Schwanz. Glaub mir. Mein Leben ist nicht einfach, doch ich geh durch schwarze Nächte bis zur Spree. Abgefuckt, weil ich allein bin, doch ich lieb meinen Traum, egal ob du fehlst. Mein Leben ist nicht einfach, doch ich geh durch schwarze Nächte bis zur Spree. Abgefuckt, weil ich allein bin, doch ich lieb meinen Traum, egal ob du fehlst. Weiß nicht, geht so, hab Rachegedanken und lauf an der Spree. Wie waren für dich die letzten Jahre so? Wie fühlt man sich als Frau in dem Szenario? Mann, sie haben mich verkauft wie eine Ware und so. Mein Kopf war am Ende nur Panik und so. Wollten immer mehr TikTok, falsches Lächeln, Musik und eine Passion, Session nach Session. Ja, sie saugen dich aus und ficken mit deinem Traum. Ja genau, man kann Wichser nicht trauen. Erst fühlen sie sich auf wie Verwandte, jetzt spürt man den Hass, den man vorher nicht kannte. Man hab keinen Plan mehr, wem ich noch glaub, was ich noch glaub. Glaub mir, ich auch, aber egal, ich leg auf. Pass auf dich auf. Du auch. Du auch.